Deutschlandfunk Kultur. Feature. My name is Joe Wheaton. I'm 7th generation swamper. I reckon I've been all over this old swamp here many, many times. The Okanoke Swamp here is the largest Okefenokee Swamp in South Georgia. Die Nachbarschaftsalligatoren sonnen sich an den Ufern. In meiner amerikanischen Kindheit lebte hier Pogo the Possum, Held einer täglichen Comicreihe voller politischer Anspielungen. Sogar Senator Joe McCarthy tauchte in den 50er Jahren darin auf, als faschistische, von Sumpf verdreckte Wildkatze. Fast 70 Jahre später, Vorsicht, fliegt ein neuer, bisher unbekannter Raubvogel mit orangem Gefieder über die Gegend. Das Viech will den Sumpf trockenlegen. Im Trump-Sumpf. Radio Swamp Tour durch die amerikanischen Südstaaten. Feature von Malgorzata Gerwe und David Zane Meyerowitz. We are about to leave. I'm going to make my announcement while we're driving, so if you're talking to Donald Trump, tell him you call him back. Okay? Frühjahr 2017, 6 Monate nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Ein Greyhound-Bus verlässt Atlanta. Trotz der jüngsten Angriffe auf Frauen mit Hijab trägt die junge muslimische Fahrerin ihres mit Stolz. Hey everyone, welcome to Savannah, Georgia. St. Patrick's Day in Savannah. Merkwürdig. Grün gekleidete Afroamerikaner feiern zusammen mit irischen Patrioten. Kaum setzt man sich hier im Süden irgendwo zum Essen oder Trinken hin, kommen schon Fremde auf einen zu. Wo kommt ihr her? Polen? Frankreich? Awesome. I like that one. Yes, my name is Christine. I'm sitting here with two lovely folks. One from Poland, one from Israel. France. Oh, France, I'm sorry. You're sitting at table number 7 at 2 Cracked Eggs on River Street in Savannah, Georgia. Diesmal ist es Christine Emmerich. I did not like Obama. And I don't like how Obama let people feel like they're entitled. Entitled to free food, entitled to free oil, entitled to government housing. Get out and go to work. Unter Obama dachten die Leute, sie hätten Anspruch darauf, alles umsonst zu bekommen. Lebensmittel, Öl, Wohnraum. And he gave them all cell phones. Take the cell phones off of them and give them alarm clocks. Er verschenkte Handys. Man sollte ihnen lieber Wecker geben. Let them get up and go to work. Damit sie früh aufstehen und arbeiten. What do you think? Christine trägt eine Waffe, wie viele Frauen im Süden. I think everybody should be entitled to have guns. Why not? It's a free country. I know guns. Guns don't kill. It's people. Waffen töten nicht. People kill. Menschen töten. I have a license to carry a gun. I never had to use it, but and I hope I never do. Ihre Eltern waren beide Immigranten. Ihr Vater stammte aus Damaskus. Sie hat noch Verwandte in Syrien. Trotzdem. Our country is most important. It's a godly country founded on godly principles. And if it means we can't see them people, then we can't. I'm sorry. America first. Ein gottgefälliges Land mit gottgefälligen Prinzipien. Wir können diese Leute nicht reinlassen. We do want to make America great, don't we? Aber das alles spielt keine Rolle, denn we are in the end times. Das Ende der Welt ist nah, wie die Bibel sagt. The Bible says that everybody's fighting and rising up against each other. Jeder kämpft gegen jeden. I've been to the Dome of Rock. I've been inside of it. I can't read Arabic. 2 Europäer, eine Polin, ein Exilami, der über 50 Jahre zum Franzosen geworden ist, machen eine 5000 Kilometer Fahrt durch die amerikanischen Südstaaten. South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana. Treues Trump-Gebiet. You cited the fact that there was an Islamic unit within the Nazi army. that Hitler employed in his attack against the Jews. Im Autoradio hört man einen der zahllosen christlich-evangelikalen Radiosender, um zu erfahren, dass Hitler eine islamische Einheit in der Nazi-Armee einsetzte, um die Juden anzugreifen. That is also historical fact. Historische Tatsache. Und endlich ein Präsident, der sich nicht fürchtet, die richtigen Worte auszusprechen. Radikaler islamischer Terrorismus. Vom südlichen Georgia aus, den Florida Panhandle entlang, um den Golf von Mexiko. Am Cay ein Hausboot, das als Restaurant dient. Are we too early for anything? Okay. Der Koch ist Sohn irischer Immigranten. My name is Jim Purcell and we are currently at Just the Cook, the floating restaurant in St. Andrews, Florida. Links und rechts Trump-Plakate und Slogans. During the Obama administration, he created something like 60 million government jobs that we don't need. And that's what he means by drain the swamp. Obama schuf 60 Millionen überflüssige staatliche Jobs. Trump wird sich dieser Jobs entledigen. Auf das Boot gemalt der Slogan Conceal Carry Wednesday. Here in the United States, if you have your concealed carry permit for carrying a pistol, you get a discount on Wednesdays. Du hast also eine Genehmigung, deine Pistole versteckt zu tragen? 25% Rabatt auf das Essen, aber nur mittwochs. Und noch ein Slogan. You pack the heat, we cook the meat. Heat is a slang in the United States for a gun. Heat ist amerikanischer Slang für eine Waffe. So if you bring your gun, we'll cook your meat. Also, du trägst die Waffe, wir braten das Fleisch. All right, anything else? Are y'all ready to go see what we can find? Or that was a yes. All right, keep your eyes open. These animals blend right into their surroundings. Y'all looking for the gators as you go along here today? Just consider for every one you see, there's 10 you missed. Look close. Fort Walton Beach, ein Teil des Golfs von Mexiko. Ooh, like your microphone. Yeah. It's kinky. Yeah, it's, you know, it's because of the wind. It's very windy here. There you go. Ein kurzer Halt, um ein Schlückchen Cognac zu trinken und den Sonnenuntergang von Florida zu genießen. Auf dem Parkplatz ist niemand außer einem Einzelgänger in einem Chevrolet Silverado Pickup Truck. Er trinkt ebenfalls in seinem Wagen, was in den USA streng verboten ist, selbst wenn du auf dem Parkplatz stehst, und schaut zu, wie die Sonne untergeht. I'm Captain Michael D. Hughes. We are in Fort Walton Beach on Okaloosa Island. Drinking tea and little mixed. Okay, cheers. Irische Vorfahren, ehemaliger Militär, Afrika, Mittlerer Osten, Bosnien, Libanon. Jetzt Privatunternehmer für die US Marines. Er fragt aus dem Fenster, wo sie herkommen und zeigt Interesse an Polen. Malgorzata nimmt ihren Little Mix und setzt sich neben Michael in den Kleinlaster. The swamp is the political bullshit in Washington D.C. A lot of the people that don't do shit for the country and don't do shit for the people. Der Sumpf, das ist der politische Bullshit in Washington. Trump legt ihn trocken und lässt Amerika wieder arbeiten. He's put a lot of people to work. He's brought America back to work. Die schlimmste aller Sumpfkreaturen, Hillary Clinton. And we just don't want that type here anymore. Especially ones type like Hillary Clinton. No good. Schlecht für Amerika. Schlecht für Europa. Sie ist schwer verwickelt in die New World Order. Neue Weltordnung, NWO. Instead of have private countries, she wants to make everything come under the United Nations. I said, no. Hillary will allen Ländern die Eigenständigkeit nehmen und sie unter den Schirm der UNO bringen. The NWO is some weird people. Truly communist people. They're people that hide behind things. Our freedom again is under attack. NWO, das sind Kommunisten, die sich hinter den Dingen verstecken und unsere Freiheit angreifen. Human rights is a tool. Und die Menschenrechte sind für sie nur ein Mittel, they use it to control people. Um die Menschen zu kontrollieren. Life would be a better place if people start minding their own business. And you're listening to Pensacola's hometown gospel station. Pensacola, Florida. In der Straßenbar am Nachbartisch schlürfen drei bärtige Säufer ihre Budweiser, die sie heiß empfehlen und die die Fremden höflich ablehnen. Y'all look like some good people. Einer fängt ein Gespräch an, weil sie aussehen wie gute Leute. You know, you only live one time. And then after that, Robert, 60, Vietnam-Veteran. Over 3 years in Germany. Frankfurt and Hamburg. Pflichteinsatz in Frankfurt und Hamburg. Er schläft auf den Straßen von Pensacola. Mittellos, obdachlos, zahnlos, aber nicht hoffnungslos. Trump ist ein badass President. Badass heißt nicht bad, sondern Trump is a damn good president. He's like Reagan, you know what I mean? Großartig. Genau wie Ronald Reagan. Er ist kein Trottel. Trump ist ein starker Mann, der mehr Geld hat als Gott. Wie wäre es also mit einer Unterstützung von ihm? Robert will keine Almosen. Das hier sind die USA. Er muss es allein schaffen. Er ist Maurer von Beruf. Wie wäre es mit einem Job an Trumps neuer Mauer, um die Mexikaner fernzuhalten? They don't need to build no wall. What they need is to just have more army there. Geldverschwendung. Keine Mauer. Sie brauchen dort die Armee. If I was president, I'd be down there with a rifle. Präsident Robert wäre dort unten mit einem Gewehr. 500 Troops. 500 Truppen, Schulter an Schulter entlang der Grenze. Nein, 5000. Eine Menschenmauer, um die mexikanischen Immigranten fernzuhalten. Und Roberts Rolle dabei? Er würde ihnen was zu essen bringen. I'd like to start off here with a song that I recorded here not long ago. I think it's one of the prettiest ones I've ever recorded. Boys, if you will, a little tune called The Lost Highway. I'm a rolling stone, all alone and lost. For a life of sin, I have paid the cost. When I pass by, all the people say, there goes another boy down the lost highway. Das Hinterland von Alabama, der Lost Highway, führt in die verlorene Kleinstadt Georgiana. 1600 Einwohner. Der einzige Grund, hier Halt zu machen, Hank Williams. Der legendäre Country-Sänger ist hier aufgewachsen. Good morning, City Hall. Okay, and what's your address? All right, we'll sure do that. Judy und Amy kümmern sich um die lokalen Angelegenheiten in dem winzigen Rathaus in der Nähe der Eisenbahnschienen. Draußen unübersehbar tote Fabriken und Trostlosigkeit. Nur ein Friseur scheint noch geöffnet zu haben, mit einem Schild im Fenster: Drogen- und waffenfreie Zone. No, it hadn't always been this way. 40 years ago, every shop was filled. We had two banks. Like I said, just about every building had something in it going on. Vor 40 Jahren eine florierende Stadt, dann wirtschaftlicher Niedergang, Arbeit nach Übersee verlagert. It just kind of forced the little people out of business. And it's hard for a small town to survive. Aber Trumps America First kann die Lage verbessern, oder? Not unless, like we said, they bring manufacturing firms into smaller towns. It's not going to. I don't see how it would trickle down. Auf keinen Fall kann das in ein Krehwinkel wie dieses hier durchsickern. My name is Alonso Godoy, Joan and Pascual Barbershop. We are Spanish barbers from Honduras. Over here, it's have only two barbershops, good ones, but they Dominicans. Tarrytown, Louisiana. No, I just make it like a fresh and a line, right? Exactly, you know, and just make it shorter. Die Friseure aus Honduras stehen in Konkurrenz zu den dominikanischen Friseuren. Honduranische Männer würden niemals zu einem Dominikaner gehen und umgekehrt. Aber sie haben ein gemeinsames Problem. With the new president is very difficult because you know everybody is scared. Sie alle haben Angst vor dem unberechenbaren Mr. Trump. A lot of people they come back home, you know, because they are scared about what he gonna do. Viele gehen schon fort und andere, wie Alonso, we have to keep fighting, you know? Müssen weiterkämpfen. I don't know. Eine kurze Pause beim Friseur. Jeden Tag eine neue Stadt, kaum genug Zeit, Bilanz zu ziehen. All die sonderbaren Verschwörungstheorien und bizarren Erlebnisse. Zum Beispiel, beim Überqueren der Alabama-Grenze nach Mississippi fährt Malgojata zu schnell und wir werden von der Highway Patrol zur Seite gewinkt. Und der Dorftrottel aus Frankreich, ehemaliger Ami sogar, tut, was man niemals tun sollte. Er steigt aus dem Auto, um es zu erklären. Don't move. Stay where you are. In den letzten Monaten sind viele Schwarze in einer solchen Situation erschossen worden, was zu der Bewegung Black Lives Matter geführt hat. Aber sie haben hier im Trump-Sumpf viele rassistische Aufkleber gesehen mit der Aufschrift Blue Lives Matter. Das bedeutet, die Polizei als Opfer. Zum Glück begreift unser schwarzer Bulle schnell, dass wir nur doofe Europäer sind und wir kommen mit einer Verwarnung davon. Aber auch mit meinem Eindruck, nach so vielen Jahren weg, wie verzwickt die Frage der Rassenbeziehungen hier im Süden noch immer bleibt. Hotter than the red hot, yes, she got 'em for sale. Hotter than the red hot, yes, she got 'em for sale. I got a good set, she's long and tall. She sleeps in the kitchen with a piece in the hall. Hotter than the red hot, yes, she got 'em for sale. I mean, yes, she got 'em for sale. Yeah. The Mississippi Blues Trail. Yes. Überwältigende Armut. Verlassene Baumwollfelder, Unkraut, glühende Leere, wohin das Auge blicken kann. Ein Stückchen weiter steht unerwartet der Grabstein von Robert Johnson, Blues-Legende. Vergiftet und in das nächste Armengrab auf einem schwarzen Friedhof geworfen. In der Nähe eine Reihe von Hütten, die früher Pächtern gehörten. Mitten im Nirgendwo. Was wie ein Filmset aussieht, ist heute ein improvisiertes Motel. Well, my name is J.B. Wise and I'm the manager here at the Tallahatchie Flats in Greenwood, Mississippi. This is the heart of the Mississippi Delta. Tallahatchie, ein Wort der Choctaw-Indians. Es bedeutet Wasserfelsen. Auf einmal ist meine Erinnerung um 60 Jahre zurückgeworfen. 1955, ein 14-jähriger schwarzer Junge aus Chicago, Emmett Till. Ungefähr mein Alter. Ich habe zu Hause in New York die Geschichte gehört. I believe he was 14 years old when he came down here to visit some family. Er geht in einen Lebensmittelladen in einem kleinen Dorf namens Money, Mississippi und hat angeblich nach der weißen Frau hinter dem Tresen gepfiffen. In jener Nacht kommen der Ehemann und andere weiße Männer ihn holen. Who eventually found out where Emmett Till was staying and broke in his home and they beat him and shot him and then tied a cotton gin fan to him and threw him over the bridge into the Tallahatchie River. Sie folterten ihn, schnitten Stücke aus seinem Körper. Dann erschossen sie ihn, wickelten Stacheldraht um seinen Körper und warfen ihn über die Brücke in den Tallahatchie-Fluss. Und dann? ein beschämender Freispruch für seine Mörder durch ein ausschließlich weißes Gericht. Der Till-Fall war der Anfang der Bürgerrechtsbewegung im Mississippi Delta. Und heute? Despite what you hear, we're all getting along pretty well here, the blacks and the whites. Angeblich kommen Schwarze und Weiße gut miteinander aus. 'Twas down in Mississippi, not so long ago, when a young boy from Chicago town walked in a southern door. This boy's fateful tragedy you should all remember well. The color of his skin was black, and his name was Emmett Till. Some men they drag. 10 Meilen nordwärts, eine persönliche Pilgerfahrt nach 60 Jahren. Money, Mississippi. Eine Gedenktafel mit Einzelheiten über den Till-Mord. Nicht einmal eine Straße. Ein einsamer Zug rast an der geschlossenen Tankstelle vorbei und einem ausgebrannten Laden, in den einst ein 14-jähriger schwarzer Junge Bonbons kaufen ging. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Stadt über die trostlose Landstraße zu verlassen, den Emmett Till Memorial Highway. Most people do say that the civil rights movement began here. People around the world equate the name Montgomery, Alabama with civil war and civil rights. Montgomery, Alabama. Legendäre Bürgerrechtsstadt. Die Kirche ist geschlossen, aber sie klopfen an und fragen, ob sie mal reinschauen können. Sie haben sich noch nicht mal vorgestellt, da sagt die schwarze Hausmeisterin, dass sie sie umarmen sollen. Warum auch nicht? Es passt perfekt zu der Kirche, in der Martin Luther King in der Zeit der Rassentrennung und der Lynchmorde fast 6 Jahre lang gepredigt hat. I'm Wanda Howard Battle. I'm tour director here at Dexter Avenue King Memorial Baptist Church, where the Reverend Dr. Martin Luther King pastored for almost 6 years. People are fearing the mean spirits that have been released in this country. Für Afroamerikaner sind seit der Trump-Wahl böse Geister freigelassen worden. Doch, do I have any fear? No. I believe God is still in charge. He's always been in charge and he'll always continue to be in charge. Keine Angst. Gott ist zuständig. I don't agree with many of his policies or the way he thinks on many issues, but I pray for him. I don't hate him. Wanda ist mit Trump nicht einer Meinung, aber sie hasst ihn nicht. Nein, sie betet, dass er zu einem verwandelten Herzen finden möge. Und dass er die Verfassung und ihre berühmten ersten 3 Wörter respektieren wird. We the people. It should be a good morning for him. Brough Bridge, Louisiana. Lake Martin. Swamp Tour mit Monsieur Champagne. Sie sind rechtzeitig angekommen. Es ist Paarungszeit der Alligatoren. Then they get very, very aggressive, the males, the other males. Sometimes they kill each other, but if they don't kill each other, after the mating season is all said and done, you'll see these males come back together and they'll talk about it to see if it was all worth it. Sie töten einander für ein Weibchen oder sie reißen einander Körperteile ab. Aber wenn sie überleben, kommen sie nach der Paarungszeit zurück und diskutieren, ob es das alles wert war. Übrigens, muss dieser Sumpf trockengelegt werden? Well, you're talking about Donald Trump? When he was running and drained the swamp? Well, the swamp actually needs to be drained out. Allerdings, damit die Bäume keimen können. Aber normalerweise kümmert sich die Natur selber darum. Sie braucht keine Hilfe von außen. Später fragt man Monsieur Champagne, ob sich die Klimaerwärmung auf den Sumpf auswirkt. Like right now, you see how the water is green? That's the water warming up too fast, so you get algae bombs that go off. Das Wasser erwärmt sich zu schnell. Algenbomben explodieren und verschmutzen die Umwelt. Der Sumpf wird nicht mehr von selber trocken wie früher und bleibt in Gefahr. So it affects, yeah. Climate control does affect it. Yes, sir. All right, mes chers, ça c'était le dernier morceau de musique de chez le computer pour ce matin. On va commencer avec les 45 tours. Restez à l'écoute à KRVS. Cajun Country. Französische Katholiken wurden im 18. Jahrhundert aus Neuschottland deportiert und ließen sich überwiegend in Louisiana nieder. Durch das Sumpfland Richtung New Orleans. In Lafayette, Louisiana, spricht sie ein Wildfremder wieder einmal auf der Straße an, als wäre das das Normalste auf der Welt. Roland Godot. I'm a Cajun Frenchman. A good Cajun can tell you when you're driving in the driveway if you're a good person or a bad person. The Holy Spirit gives them the feeling. They're in touch with God. The God tells you, well, there's danger there. The Holy Spirit tells you there's not, there's peace there. Der Heilige Geist sagt einem Cajun, ob die Person, die gerade mit dem Auto vorfährt, gut oder schlecht ist. Und Trumps Immigrationspolitik? Für einen Cajun mit Flüchtlingsvorfahren? God has no color or race. When he made humanity, he made man in the image and likeness of God. So we all immigrants. The only true Americans are the Native Indians. Wir sind alle Einwanderer. Die einzigen wahren Amerikaner sind die Indianer. We're not the police for the world. Gott ist der Boss. God is in charge. No matter what country you come from, you should be welcome in America, especially if you're bringing godliness. Okay. And that sums up occasion. Jedermann ist in Amerika willkommen, wenn er gottesfürchtig ist. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup. Okay. Oui. Je comprends français bien, mais je parle pas trop bien. Take 'em home, Miss Ann Goodland, 88.7 FM KRVS and online worldwide at krvs.org. Pointe à l'Arche oder Point Lash, Louisiana. Warten auf die Fähre, die den Mississippi von Westen nach Osten überquert. AJ. Harold. Clay. My name's Clay. Point Lash, Mississippi River, Mississippi. We're waiting for the ferry to take us across the side to head home. Drei Orkanschutzarbeiter warten auf ihre Heimfahrt. We're working Empire Locks. Hurricane protection, yes. Boy, you're building like flood wall and new pump station high. I mean, gates, you know, locks, but they're a little higher than the old ones were low. The level was higher than the old ones. They just been building bigger ones now. Sie bauen einen neuen Flutdeich und eine Pumpstation. Der megadestruktive Orkan Katrina bleibt ein massives Trauma für Mississippi und Louisiana. Katrina? They had a big hole in the levee. They had cows and all on top of the levee. And you can see where cows and all were in the trees, where the hurricane water got so high, they was in the trees. Cows. Kühe auf den Bäumen? Cows, yeah, cows floated, yeah. They couldn't swim. They floated in there. They was hung up in the trees. Kühe, die hier auf dem Deich weideten, wurden von der wütenden Katrina hochgepeitscht und landeten auf den Bäumen. Und was ist mit Trumps Anti-Umweltpolitik hier im Orkanland? We don't get into all that. We don't get into all that. Bedauere, kein Kommentar, keine Politik. Dennoch, der alte Refrain. Life is good, and life is good down here. It is. Am anderen Ufer des Mississippi stoßen sie auf einen Kojoten, ein Tier, das in dieser Gegend nicht gesehen wurde, bis Hurricane Katrina die Natur auf den Kopf gestellt hat. Leute erzählen ihnen, Wildtiere in ihren Gärten gesehen zu haben. Wildschweine, Opossums, Alligatoren, Schlangen und auch Kojoten. Aber erst seit Katrina. Der Himmel ist schwarz an diesem Morgen. Es ist kein Orkan, der über Henderson, Louisiana aufzieht, sondern ein Tornado. Tornado warning in effect for 10:30 until 10:30. Also müssen Sie hier in Pat's Restaurant am Atchafalaya-Fluss Zuflucht suchen. Hello, Pat. My name is Harvey Huval. I'm the manager of Patch Restaurant. We're located in Henderson, Louisiana. There goes the lights. Yeah, it's a thunderstorm. And what does it mean, this dark cloud? It's a sign of tornado forming. So you're going to try to get into the center portion of your house. Most people try to find a bathroom of sorts, something without windows or glass. The ganze bar is full with Trump krimskrams. We're Trump supporters here, you know, with limited government. We like to carry our guns and we believe in our religion. Beschränkte Staatsgewalt, Waffenrechte, starker Katholizismus, das Cajun-Erbe. And, that's pretty much the Cajun heritage down here. Louisiana is a conservative state. Auf der Bar ein Aufkleber, Make Louisiana Great Again. He got it from Donald Trump. Donald Trump was saying Make America Great Again. And I guess he's a supporter of Trump. And he made a hat, gave it to him, I put it in the box. Sturmwarnung. People are a lot more optimistic now since Trump won. The trend is going up, it's not going down. He's a businessman, he's not a politician, so we'll see. Mit Trump geht der Trend wieder aufwärts, behauptet Harvey. So we're hoping for the best. Und, als sie den Ort verlassen, fügt hinzu, Trump hat Eier in der Hose. Obama hatte keine. Honey Island Swamp, Louisiana. Captain Allen, Cajun. Being Cajun, the worst thing ever happened to us was the education system. If we'd have spoke one word of French in school, we'd have been beaten or thrown out. In der Schule sprach kein Wort Französisch, aus Angst, verprügelt zu werden. Come here, girls. Come on. Aber hat kein Problem, mit Alligatoren zu sprechen. Yeah. If they want to scare people, all they got to do is film the neighborhood. This is one of the safest places you can be. I live in the swamp. I wouldn't move from the swamp. You couldn't show me a safer place to live. Für diesen Kapitän ist der Sumpf der sicherste Ort der Welt. Im Gegensatz zu den Neighborhoods, womit die multikulturellen Straßen von New Orleans meint. Hat keine Angst vor Alligatoren, aber... But I am afraid of one thing. But it scared me so darn much I hate to think about it. That's how bad it is. Vor einem hat Angst. That's going to Bourbon Street in the daytime and walking across the street. Now that's scary. And smelly too. Die legendäre Bourbon Street zu überqueren. Broadcasting from studios on the campus of the University of New Orleans. The Lord Jesus Christ! God will not bless America! We'll be paid on it. And to have on it. Frozen margarita, frozen pina colada, white Russians. It's not by accident you went to New Orleans. God sent you here. The Garden District von New Orleans. Kaum geht man auf die Straße, tönt eine dröhnende Stimme von der anderen Seite entgegen. Das ist Alice. Alice in Wonderland. I'm Alice. Miss Alice. 70, beleibt, kann kaum noch laufen. Sitzt den ganzen Tag unter ihrem Sonnenschirm und dirigiert den Fußgängerverkehr. Verteilt ungefragt nützliche wie auch sinnlose Informationen an alle Passanten. Verscheucht einfallende Opossums mit Feuerwerkskörpern und steuert zu jedem Thema den Alice Gospel bei. The world has come like the Bible said. Not even Christ wanna come down here. Not even the aliens. Die Welt ist so bitter, dass nicht einmal Christus wieder runterkommen will. Die Aliens auch nicht. Like the man said. Do you see what's going on in the White House right now? Schaut nur, was im Weißen Haus abgeht. Donald Trump gonna do what Donald Trump gonna do. Black people voted for Donald Trump. Viele Afroamerikaner haben für Trump gestimmt. Und sie hat einen Rat für ihn. You know what I want him to do? And God forgive me from saying. Nimm all die hiesigen Terroristen und Mörder und... Send them over there. Put them in a plane. Look at their records. Make sure they're murderers. They won't kill our people. Send them over there and let them do the war. That's how I feel. Lass sie, die US-Kriege im Ausland mit ihren eigenen Waffen ausfechten. Trotz all der Spinner hier ist das Leben schön. Jesus sorgt dafür. It's a beautiful world and it's a beautiful thing to wake up and say thank you Jesus for giving me this day. In my pain, I thank him. I say praise the Lord. I rebuke you pain in the name of the Lord. I got pain here, pain on my here, pain on my hip, and I make the sign of the cross and I say, I rebuke you in the name of the Lord. While we in right here, this clearing was a bayou that ran through the swamp, but it's blocked off, so it's no longer a bayou, okay? So in order for it to be a bayou, it needs to have the water moving, flowing through it, which a bayou is an Indian word that means stream of water. Country station that I liked, and I actually did. It's you guys. Did you guys play new school stuff, not that old school? 101.1 WNOE is your number one station for new country. My name is Michael T. Kelly, and we're at the American Legion Post 199 in Fairhope, Alabama. Legionär Kelly trägt ein Steinadler T-Shirt. Oh, my T-shirt, now that's political. It's the National Rifle Association Golden Eagles, and we support the Second Amendment. The NRA, der Nationale Gewehrschützenverein, Anhänger des zweiten Zusatzartikels zur amerikanischen Verfassung, der den Amerikanern das Recht gibt, Waffen zu tragen. For people to protect themselves against foreign and domestic enemies. Um sich vor fremden und heimischen Feinden zu schützen. When Hitler was in power, what the first thing he done is took everybody's guns away. So they didn't have no way to protect themselves. You see what I'm saying? Schließlich hat Hitler den Leuten die Waffen weggenommen, sodass sie sich nicht schützen konnten. Yep, Stalin done the same thing. Genau wie Stalin. The safety is off. There's a round in the chamber. This is Armed Alabama. Now, here are your hosts, retired judge and certified NRA instructor, Rusty Johnston, and certified NRA law enforcement instructor, Adam Strange. They're gonna pry these guns right out of my hands when they come to take them away. I believe in the rights that my fathers gave me when he signed the Constitution that day. No misguided president or crooked politician. My name is Adam Strange. We're here at 106.5 FM Talk radio station in Mobile, Alabama. I am the host of a local radio show called Armed Alabama. Radio talk show, Bewaffnetes Alabama. Gastgeber, Adam Strange. Vorsitzender der örtlichen Republikaner, Waffenexperte, lehrt Polizisten zu schießen. They would tell you that an armed society is a polite society. Eine bewaffnete Gesellschaft ist eine höfliche Gesellschaft. That the more people who are armed, the easier it is for them. Law-abiding people. Mehr bewaffnete Zivilisten machen der Polizei das Leben leichter. Donald Trump has definitely signaled that he is a fan of the Second Amendment. He would like to strengthen the Second Amendment. Trump ist Anhänger des zweiten Zusatzartikels. Adam empfiehlt morgen die große Waffenausstellung in Mobile zu besuchen. If I didn't have so much to do tomorrow, I would be glad to escort you there. Thank you. How y'all doing? Okay. Two will be 16 out of 20. 16, 18, 19, and 4 makes 20. Y'all need a stamp? Yeah, I guess so. All right, just in case you need to walk out, get you back in. Okay. There you go. Well, thanks a lot. Thank you. Die Sammler- und Schützenwaffenausstellung. Eintritt für Erwachsene $8. Kinder unter 12, Eintritt frei. And what's that? Those are dummy rounds. You can use them to make sure that your gun is calibrating them out. Eine riesige Halle voller Waffenhändler. Sie verkaufen Handfeuerwaffen, Munition, Zubehör und militärische Maschinengewehre. Man kann hier auch ein Formular ausfüllen, um einen Waffenschein zu bekommen. Und potenzielle Kunden dürfen ihre eigenen mitgebrachten Waffen offen tragen. Das Ambiente friedlich und fröhlich. Fremde sind besonders willkommen. I had one like that when I was a boy. So what kind of gun is that? That's a single action 45 cowboy gun. Ein Einzelfeuergewehr, a cowboy gun, wie ich sie als Junge hatte. And it's not something that anybody would use now. It's an antique, sure. No? No, it's not an antique. This is a modern gun. Okay. Nein, die ist neu. Und im Gegensatz zu meiner schießt sie wirklich, tötet sogar. Etwas, das man stolz auf der Hüfte trägt, um der Welt zu zeigen, dass man es ernst meint. Vielleicht sollte ich diese Waffe kaufen. Ich könnte sie sogar versteckt tragen und 25% Rabatt fürs Lunch bekommen. Diese Pistole kaufen? Für einen Europäer ist es kompliziert, aber... Now, if you were a resident of Alabama, you could come show me your driver's license and tell me that you were not a convicted felon and you're not mentally incompetent. Ein Einwohner von Alabama braucht nur seinen Führerschein vorzuzeigen und zu erklären, dass er kein verurteilter Verbrecher oder geistig gestört ist. Das reicht? Kein Beweis? Just show me your driver's license. It's all about your honor. Nein. Nur der Alabama-Führerschein. Und der neue Präsident wird es noch vereinfachen. We weren't so sure that we are on the verge of having our guns taken away from us in this last election. Hillary hätte uns die Waffen weggenommen. Ein Händler verkauft auf der Waffenausstellung rote Baseballkappen. Make America Great Again. Und rechtsradikale T-Shirts. Er selber trägt eins mit der stolzen Aufschrift Infidel, Ungläubiger. According to Muslims, an infidel is anyone, everyone who is not Muslim, and therefore you must die. Jeder Nicht-Muslim ist ein Ungläubiger und muss deshalb sterben. Er verkauft auch ein T-Shirt, Drain the Swamp. The government is a self-feeding organism. You know, and it's not interested in you, and it's not interested in me. It's interested in itself, and it just grows and grows like cancer. Die Regierung ist ein sich selbst ernährender Organismus, wächst wie Krebs. Kann Trump diesen Krebs besiegen? Trump, I think, has a chance. He has a chance of making a difference. You know, he's pissing off all the right people. Er ärgert genau die Richtigen. The media. The Republicans, the Democrats, the foreign nations, foreign countries, you know, everybody, nobody likes Trump. Nobody. Keiner mag Trump. Nobody likes Trump, except for the voters. Außer den Wählern. The voters love him. Can you take the magazine, set it on the table, sit it on top, take the ammo, and you squeeze it, you push it down, you drop one in, you squeeze it, and you push it down. How are you doing today, sir? Okay. It's our first ever gun show. Vor der Verkaufshalle eine Alabama-Familie mit zwei Teenagern. Der 12-jährige Junge trägt ein Gewehr. We've been teaching him to shoot since he was 7 years old. Die Mutter, eine hochgebildete junge Frau, hat ihrem Jungen seit dem 7. Lebensjahr das Schießen beigebracht. Because I was taught from a similar age. And I believe very firmly in if you teach children not to fear it, then it's not an issue. Sie selber hat es im gleichen Alter gelernt. Kinder müssen lernen, keine Angst vor Waffen zu haben. I've ran across some foreigners who just automatically think, oh, well, they're Americans. Most people think we're assholes. It's not fair. It's the perception of what they tend to show y'all on TV. Und sie ärgert sich über die typische Einschätzung der Südstaaten im Ausland. Arschlöcher. Wie sie im Fernsehen gezeigt werden, das ist unfair. Right now, you're 2.5 miles in Lake Pinacki Swamp, and y'all get round trip one way. You get 4 or 5 miles out there, and you won't know anybody else is on the planet. Sie treiben inmitten des Sumpfs. Da ist niemand sonst auf dem Planeten, sagt Joey, der Kapitän. Man befindet sich am Ende der Welt. Zeit, ein paar Schnappschüsse dieses merkwürdigen Trips durch den Süden vor dem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen. Das letzte Bild von der Waffenschau ist ein Spruchband, auf dem steht: I will give up my gun when they pry my cold dead fingers from around it. Ich werde meine Waffe erst loslassen, wenn sie meine toten kalten Finger davon losmachen. Oh, thanks. That's great. Und jetzt starren sie auf das Abschiedsgeschenk des T-Shirt-Verkäufers. Sure. Eine Serie von Aufklebern. Hütet euch vor Liberalen, die sich als Amerikaner ausgeben. Hillary ins Gefängnis. Waffenkontrolle heißt Zielschießen. Und natürlich den Sumpf trockenlegen. Ihr werdet Spaß daran haben, sagte Jonathan. Thank you so much. Enjoy your visit to the States. Thank you. Nach 4 Trump-Wochen hoffen sie noch immer, irgendeinen Hinweis auf eine Opposition zu finden. From Birmingham to Nashville, out on Highway 65, I saw Ave Maria crawl, written on the landmark sign. In einem kleinen, familiengeführten Bed and Breakfast, wo der Gastgeber darauf besteht, die Waffeln zu segnen, begegnen sie zufällig zwei älteren Alabama-Frauen beim Frühstück. Auf den ersten Blick könnte man sich vorstellen, im Frauenclubhaus Bridge mit ihnen zu spielen. Ein gewaltiger Irrtum. Karen Pell, I did what the dreams say. I sold everything I had in North Carolina and went to Nashville to follow my dream of being a songwriter, and that's where I met Stephanie. Stephanie Brown. I'm a songwriter and I've been writing for 40 years. Nein, sie sind Songwriters aus der legendären Nashville-Ära der 70er Jahre. Endlich, zwei militante Liberale, umgeben von den Good Old Boys aus dem Süden. Ultrakonservative, ultrachristliche weiße Männer. It's very troubling to watch what's going on now. My biggest problem is friends and family. Freunde und Familie, allesamt Trump-gläubig. Und ihre Liedermacherpartner. I go into writing sessions and say, hey guys, I want to write a song now. That is what's going on, but something that will speak to everybody. And that's hard. Unmöglich, mit ihren konservativen christlichen Musikern auf einen Nenner zu kommen. Many of my co-writers are very Christian, and I'm not. My daughter is gay. That is not accepted still. Ihre Tochter macht keinen Hehl aus ihrer Homosexualität. In Florence, Alabama, nach wie vor nicht akzeptabel. You know, we're in the South. We're in Alabama. Unter Trump wird die Situation der Frauen im Süden schlimmer werden. In some areas it has gotten so much better, but with Trump it'll get worse because of his attitude. More things are accepted now. Seine Einstellung gegenüber Frauen hat das Unakzeptable wieder an die Oberfläche kommen lassen. I am a Southern historian and writer in addition to a songwriter. And this is exactly where we were right before the Civil War. Mm-hmm. Karen ist auch Historikerin der Südstaaten. Die politische Situation unter Trump ist die gleiche wie vor dem Bürgerkrieg. I'm frightened. Mm-hmm. I'm frightened. Yeah. We decided not to go to Europe this year because we're frightened for some reason we wouldn't be allowed back in. I mean, he's just pulling people off the planes. What if we get over there and can't get back? Sie und ihr Mann sind nicht nach Europa gereist, aus Angst, nicht in die Staaten zurückkehren zu können. Trump lässt Leute aus dem Flugzeug zerren. I fear for my safety. Afrikanisch-amerikanisches Museum, Natchez, Mississippi. It's unreal, you know, what we're experiencing today. Unverhohlener Hass. Never thought we'd see as much open hatred with this president leading the march. Mit Trump vorneweg. And it's sad. And so it's just taking us back further than we were before. Ein Schritt zurück für die beiden schwarzen Besucherinnen des Museums, die zur Zeit der Rassentrennung aufgewachsen sind und jetzt in Städten leben, die ironischerweise alle ihren Martin Luther King Boulevard haben. And our children see it. And it's hard to explain it. Wie soll man Trump den Kindern und Enkelkindern erklären? Mr. Trump, doesn't care about not only us as African Americans, but poor white people. Er ist nicht nur für Schwarze schlecht, auch für Weiße. I think he's an evil man. I don't even think his family likes him. Trump ist böse. Nicht einmal seine Familie mag ihn. And that's why he's presented himself as a savior. And he's not that. Er glaubt, ein Retter zu sein. Ist er nicht. Wo führt das alles hin? Ever so many years, we have to have this civil unrest. And we're going to have it. Because if anyone thinks that we're going to relive our past, they are sadly mistaken. Wieder kämpfen, alle paar Jahre. Zurück zu den Bürgerunruhen. Sie weigern sich, die Vergangenheit wieder zu durchleben. Und der gleiche Refrain, wieder und wieder. I think he's an evil man. Look at that tree, you all. 12 o'clock. Monsieur Champagne spricht mit einem Fischadler, der auf der Spitze einer Zypresse mitten im Brackwasser nistet. Gleichzeitig ruft überall die Stimme des Badass-Sumpfraubtiers Nummer 1. Vielleicht wird bald, wenn die Wassertemperatur weiterhin so steigt, nicht einmal ein Sumpf übrig bleiben, den er trockenlegen kann. Und die Geschöpfe des Sumpfes sind besonders aufgeregt heute Abend. When you come to the South, it's unlike anywhere you will ever go, because you know what? They're going to hug you and they're going to darling and baby boy you to death. So how could you live better than that? You know? Im Süden umarmen wir euch, nennen euch Darlin und Baby Boy, Schätzchen und Jungchen. Paradies auf Erden. Heaven on Earth. I feel optimistic because of God. I really don't care about the election. Nicht so sehr wegen Trump, sondern wegen Gott. Leben ist Gott. Leben ist gut. Give me a hug. You can't leave Greenville, Alabama without a hug. Und man könnte Alabama nicht ohne eine Umarmung verlassen. Das sind also die reaktionären Rednecks, vor denen ich in meiner New Yorker Kindheit gewarnt wurde. Wie meine Eltern und Großeltern vor mir habe ich mein Leben lang dagegen gekämpft. Doch 60 Jahre später bin ich verblüfft über ihre Liebenswürdigkeit, ihre Gastfreundschaft und ihren grenzenlosen Optimismus. Trotzdem gedeiht der Trumpismus in genau diesem Brackwasser. Im Trump-Sumpf. Radio Swamp Tour durch die amerikanischen Südstaaten. Feature von Malgorzata Gerwe und David Zane Meyerowitz. Halt! Nicht zu vergessen, die Sumpfkakerlaken. In Beaufort, einem rückständigen Nest in South Carolina, treffen wir in einem Café auf dem Lokalschriftsteller Tim Johnston. You know how you might turn on a kitchen light and the cockroaches will scramble into the crannies. Früher knipste man die Küchenlampe an und die Kakerlaken huschten zurück in die dunklen Ecken. What's happened since November is some of the people with the ugliest attitudes that are those cockroaches. You turn on the light and they stay right there, ready to take you on. Seit der Trump-Wahl fühlen sich alle diese